das, was wir euch sagen. Sonst gibt's ein paar saftige Augen. Vollleger, mein der Boss. Vollleger, Vollleger, der Halbkanadier. AK, guck auf die Goldkette, so wie man ein paar Schlaftabletten gegessen, man. Guck auf die Holzkette. Ey, Vollleger ist der Boss. Und ab jetzt zeig ich nur noch Polohemden von Lacoste. Mit meinen kubanischen Zigarren muss ich das ersetzen, was ich unten nicht habe. Du Kindergartenclown, guck mich mal an, ich geh im Kindergartenclown. Und mach Bukake-Partys mit ner Packung Schlaftabletten und mein Papi. Du bist auf der Hut, ich bin in der Hut. Kollege, K-O-L-E-G-A, Kollege, E-N-D-B-O-S, Alter. Schlaftabletten-Packung leer, jetzt hab ich noch mal leer, Alter. Ich bin Kollege und alle sagen, ich hab so viel IQ wie ein Bett voll Leger. Alter. Yeah. Self-made time.